3, 2, 1, go! Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute machen wir Platz für einen besonderen Gastbeitrag. Oder besser gesagt, für zwei. Anlässlich des 130. Todestags von Friedrich Engels am 5. August präsentieren wir euch ein geniales Referat zweier ausgewiesener Kenner. Gerd Meyer und Schorsch Füllwert. Zum 200. Geburtstag von Engels, also im November 2020, haben die beiden dieses dichte, kluge und historisch äußerst präzise Referat im Wechsel gehalten. Ausgerichtet wurde es von der DKP in Marburg. Die Genossinnen und Genossen dort haben uns die Aufnahme zur Verfügung gestellt. Dafür an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Es ist uns eine große Freude, solch ein wertvolles Stück marxistischer Bildungsarbeit bei uns ausstrahlen zu dürfen. Genug der Vorrede, jetzt Bühne frei für Friedrich Engels, Gerd Meyer und Schorsch Füllwert. Roll the tape! Guten Abend, ich bin Georg Füllwert, das ist aber nicht so wichtig. Neben mir sitzt für euch noch unsichtbar der Gerd Meyer, den werdet ihr gleich auch sehen. Ich stelle euch erstmal das kleine Programm vor. Was ist heute 200 Jahre und 12 Tage nach seinem 200. Geburtstag noch interessant an Friedrich Engels? Hier 6 vorläufige Antworten. Erstens, er betrieb ein Kompaniegeschäft mit Karl Marx. Zweitens, er war ein Mann mit vielen Gesichtern. Drittens, er war ein früher Kritiker des Patriarchats. Viertens, er ging von 1842 bis 1844 in Manchester bei der Arbeiterbewegung in die Lehre. Fünftens, er wandelte sich vom Bellizisten zum Warner vor dem Krieg. Sechstens, er entdeckte die Dialektik der Natur. Ich gehe davon aus, dass wir eine Stunde Zeit haben, sodass für jeden einzelnen Punkt 10 Minuten wir uns gönnen. Das ist also jetzt 19.29 Uhr. Ich behandle den ersten Punkt. Engels betrieb ein Kompaniegeschäft mit Karl Marx. Das will ich in 10 Minuten erledigen. Wenn ich in 10 Minuten immer noch quatsche, könnt ihr mich ausschalten. Beginnen. 1865, Engels war noch Manager in Manchester und hatte ein Jahr vorher tatsächlich auch den Status eines Teilhabers an der Fabrik eingenommen, war also richtiger Kapitalist. In diesem Jahr 1865, am 31. Juli, brauchte sein Freund Karl Marx in London mal wieder Geld. Und es war ihm furchtbar peinlich, dass er ihn schon wieder mal um Geld angehen musste. Und da schrieb er ihm in einem Brief, ich zitiere ihn, ich versichere dir, ich hätte mir lieber den Daumen abhauen lassen, als diesen Brief an dich zu schreiben. Es ist wahrhaft niederschmetternd, ein halbes Leben abhängig zu bleiben. Der einzige Gedanke, der mich dabei aufrecht hält, ist der, dass wir zwei ein Kompaniegeschäft treiben, wo ich meine Zeit für den theoretischen und Parteiteil des Business gebe. Soweit das Zitat. Also, Marx und Engels sind zwei natürliche Personen, aber auch eine juristische Person nach bürgerlichem Wirtschaftsrecht. Sie sind eine Kompanie. Der eine sitzt in London und schreibt das Kapital und hat da auch allerlei politische Arbeiten zu erledigen. Viele Arbeiten, denn 1865, da sind wir ein Jahr nach der Gründung der ersten Internationale und Marx ist der führende Kopf der Internationale. Er macht also Politik, nicht Engels, und er schreibt das Kapital und Engels sitzt in Manchester und verdient das Geld, mit dem nun Marx dabei über Wasser gehalten wird. Das nennt man ein Kompaniegeschäft. Und das sind sie ihr Leben lang gewesen. Es entsteht dann der Irrtum, als sei Engels der Mann mit dem Geld gewesen, während das operative Geschäft in Theorie und Praxis von Marx betrieben worden ist. Das ist falsch. Das gilt auch für den Kernpunkt des Marx'schen theoretischen Werks, nämlich das Kapital, die Kritik der politischen Ökonomie. Engels hat 1844 einen Artikel veröffentlicht, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. Das war sein Einstieg in die Kritik der politischen Ökonomie. 1844 hat er sich 10 Tage lang mit Marx dann getroffen in Paris, und das muss so eine Art Explosion gewesen sein. Da haben die im Grunde alles vorweggenommen, was sie dann oder sich vorgenommen, was sie später tun wollten. Ihr habt vielleicht alle den Film gesehen, Der junge Marx, des Regisseurs und Produzenten Peck, da wird das ganz gut dargestellt. Innerhalb von 10 Tagen, kann man sagen, haben die beiden eine wissenschaftliche Revolution durchgeführt, nämlich zugleich die Ersetzung des bürgerlichen Idealismus und des bürgerlichen, den es ja auch gab, bürgerlichen Materialismus durch den historischen Materialismus. Was das nun ist, historischer Materialismus, das sage ich in einem späteren Punkt. Bei diesem Treffen haben sie auch eine Arbeitsteilung ausgemacht, und merkwürdigerweise hat Engels Marx beredet, dass er die Kritik der politischen Ökonomie schreibt, obwohl er ja der Fachmann war. Denn er hat ja schon die Umrisse zu einer Kritik der politischen Ökonomie geschrieben. Aber er hat erkannt, dass Marx das besser kann. Dass Marx er sagte immer, Marx war ein Genie, wir waren allenfalls Talente. Und die politische Ökonomie ist der Zentralpunkt gewesen, sowohl von Politik als auch Theorie des historischen Materialismus. Und das ist keine Sache fürs Schmidtchen, sondern eine Sache für den Schmidt. Und sie hatten ausgemacht, dass innerhalb eines Jahres Marx seine große Kritik der Nationalökonomie schreibt. Marx hat das nicht gemacht. Engels hat sich was anderes vorgenommen. Engels hat sich vorgenommen, die Lage der arbeitenden Klasse in England zu schreiben. Das hat er auch getan, 1845. Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, war Marx. Und jetzt beginnt eine lebenslange Aufgabe, die Engels hatte, nämlich den Marx dazu zu bringen, dass er um Gottes Willen doch endlich mal das Kapital schreibt. Jahr für Jahr hat er ihn gedrängt, finanziert, ja, aber vor allem auch gedrängt. Dann hat er ihn so weit gehabt, 1859, dass er eine Art Abschlagzahlung geliefert hat, nämlich das Buch zur Kritik der politischen Ökonomie. Das war auch wieder ein Fragment. Und so geht das weiter und weiter und weiter, bis dann 1866 Engels dem Marx die Pistole auf die Brust setzt und sagt, so, jetzt kommst du bitte mal rüber. In USA wurden gerade die Sklaven befreit. Der Bismarck bereitet einen großen Krieg vor. Es könnte zu einer revolutionären Situation in Deutschland kommen. In Frankreich geht's, und jetzt werden wir bald sehr viel Politik zu machen haben, und du bist mit deinem gottverdammten Kapital immer noch nicht fertig. Worauf Marx dann 1867 wieder eine Anschlagszahlung leistet. Ein Stückchen veröffentlicht er, das Kapital, erster Band. Ein Bruchstück dessen, was geplant war. Und dann stirbt er auch noch 1883, und Engels hat den Salat. Er muss nun alles das, was Marx da notiert hat, herausgeben. Es gelingt ihm dann schnell, 1885, den zweiten Band herauszubringen, und dann beginnt die Schinderei mit dem dritten Band. Denn Marx hat dann nur ein Durcheinander hinterlassen, und das vor allem in seiner Sauklaue. Ich gebe euch hier mal eine Schriftprobe. So schrieb Marx, könnt ihr das sehen? Und überlegt euch mal, daraus solltet ihr ein gedrucktes Exemplar machen. Engels konnte ganz schlecht sehen, war nicht mehr der Gesündeste und schindet sich und macht dann einen ordentlichen Text raus, denn er konnte im Unterschied zu Marx anständig schreiben. Hier zeige ich euch ein Stück Handschrift von dem Engels. So sieht das dann in der Handschrift von Engels aus. Das schafft er dann 1894, und dann, als er seine Arbeit getan hat, stirbt er dann 1895. Das war der Anteil von Engels an dem Kompagniegeschäft mit Marx, so dass man eigentlich sagen, wenn man jetzt fragen würde, was ist denn die große Leistung des Friedrich Engels gewesen in seinem Leben? Da fällt dann vieles ein dazu. Wir werden heute Abend ja auch noch einiges dazu sagen. Aber wenn ich nun gezwungen würde, mich auf einen Punkt zu konzentrieren, und zu sagen, was war die Lebensleistung von Friedrich Engels, dann würde ich sagen, nichts anderes als das Kapital. Das große Lebenswerk, die große Lebensleistung von Friedrich Engels war das Kapital von Karl Marx. So, ich habe 8 Minuten gesprochen, ich habe 2 Minuten gut und jetzt kommt Gerd Meyer mit dem nächsten Punkt. Guten Abend, ich heiße Gerd Meyer in Marburg, lese gerne Engels und bin also ein Engelsleser und kein Engelsforscher, wie Georg Filbert einer ist. Mein erster Punkt heißt Engels Aspekte seiner Persönlichkeit und Biografie. Georg ist da schon drauf eingegangen. Ich möchte darauf hinweisen, dass manche bürgerlichen Biografen sich Engels ausschließlich über Marx nähern und dann meinen, Engels sei immer dessen Juniorpartner gewesen. Er habe stets nur die zweite Violine gespielt. Er sei ein Popularisator nur gewesen. Ein philosophisches Leichtgewicht, der die Höhenflüge der marxischen Dialektik nie so ganz verstanden habe. Dagegen wäre das eigene Profil von Engels herauszuarbeiten. Engels war nicht der kleinere Bruder von Marx. Engels ist in Lebenspraxis und Theorieentwicklung eigenständige Wege gegangen. Und er war ein sehr komplexer Charakter. Marx war vom Habitus her vor allem Philosoph, Denker, Gelehrter, Kritiker, Literat, der ein gewaltiges, unabgeschlossenes Werk mit großen historischen Wirkungen hinterlassen hat. Vielleicht hat Engels Person vielfältigere Facetten gehabt. Ich nenne ihn hier einmal einen Mann mit vielen Gesichtern. Also, wer war Engels? Eine Frage und viele Antworten. Hier nur einige Stichpunkte. Engels war unter anderem ein Dichter. Er hat als junger Mann ein Drama geschrieben, das heißt Cola di Rienzo. Das war ein römischer Volkstribun aus dem 14. Jahrhundert. Er hat auch Gedichte geschrieben in Bremen. Mich wundert, dass kein Mensch das aufgeführt hat, dieses Drama in Engels Jahr des 200. Geburtstag. Engels war ein Sprachvirtuose, ein Freund der Sprachen. Schon im Gymnasium von Elberfeld hat er Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Französisch gelernt und am Ende seines Lebens hat er fast alle europäischen größeren Sprachen mehr oder weniger beherrscht. Seit Oktober 1870 war er Mitglied im Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation, ist dann korrespondierender Sekretär für Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark und führt mit allen diesen Ländern, den entsprechenden linken Leuten in diesen Ländern, Korrespondenzen in dieser ihrer Sprache. Nebenbei lernt er auch noch Russisch, zum Beispiel übersetzt er im Anhang dann auch zu seiner großen Schrift Ursprung der Familie einen Aufsatz des russischen Ethnographen Lev Jakovlevich Sternberg. Der war verbannt nach Sachalin. Dort lebte ein kleiner Stamm, der nannte sich Stamm der Giljaken. Das waren Jäger und Fischfänger. Die hatten noch eigentümlich alte Gentilstrukturen in ihrer Gesellschaft, auch Formen des Gemeineigentums. Engels interessiert das sehr. Er übersetzt aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift diesen Aufsatz und fügt ihn dann hinzu an seine Betrachtungen über die Urgesellschaft. In seinen Berufsjahren in Manchester, also ab 1850, ist Engels Corresponding Clerk in dieser Fabrik Ehrmann und Engels und muss die Geschäftskorrespondenz führen, die in vielen Sprachen geführt wird. Die ist wohl verloren gegangen, wenn es die noch gäbe, wären die Marx Engels Gesamtausgaben wahrscheinlich noch 10 oder 15 Bände dicker geworden. In Manchester, also ab 1842, ist Engels ein Sozialgeograf, ein Stadtsoziologe, ein Ethnologe eigentlich, der mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung diese neue Hauptstadt des Kapitalismus erforscht. Engels war Philosoph. Er hat auch noch bei Schelling Vorlesungen gehört in Berlin, 1841, 42. Die haben ihm nicht besonders gefallen. Aber er schreibt dann noch ein Alterswerk dieser Engels über Feuerbach, der in der normalen Geschichte der bürgerlichen Philosophie fast untergegangen war. Engels ist ein Reisender. 1888 fährt er in die USA, fährt mit dem Schiff in die USA nach Kanada, zusammen mit Eleanor Marx, Edward Aveling und Karl Schorlemer, seinem Freund. Er war auch einmal ein Wandersmann. Im Oktober 1848 ist er von Paris nach Bern gewandert. Naja, wandern ist das falsche Wort. Er wurde rausgeschmissen aus Deutschland. Die preußische Polizei war hinter ihm her. Er hatte damals auch wenig Geld oder gar kein Geld, ist dann zu Fuß von Paris nach Bern gelaufen, immer den Straßen lang, und hat sich dort dem Zugriff der preußischen und auch der französischen Polizei entzogen. Engels war ein Schriftforscher, das haben wir gerade gehört. Er war einer der wenigen Menschen in der Welt, die Marx in Sanskrit lesen konnten. Das konnte teilweise Marx selber ja gar nicht. Engels war ein führender Akteur der internationalen Arbeiterbewegung, fast genau ein halbes Jahrhundert lang. Im Mai, Juni 1843 nimmt er Kontakt auf mit der Gesellschaft, der Geheimgesellschaft der deutschen Handwerker und der Gerechten in London. Genau 50 Jahre später nimmt er noch als alter Herr am Sozialistenkongress in Zürich teil. Dort gibt es das berühmte Foto, das ihn zeigt neben Clara Zetkin. Jetzt hole ich das Foto und zeige es gleich. Ich hoffe, da kann man was sehen. Da in der Mitte sitzt der alte Friedrich Engels, das heißt, so alt war er gar nicht, in Zürich 1893. Ja, die Frage, wer war Friedrich Engels? Er war ein sozialistischer Publizist, ein Schriftsteller. Seine Werke waren zu seinen Lebzeiten im gesamten 19. Jahrhundert sehr viel weiter verbreitet als die Werke von Marx. Etwa der Anti-Düring, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Das waren alles Klassiker damals, die weiter verbreitet waren als die Werke von Marx selber. Engels war, jetzt muss ich meine Zettel rausholen, die runtergefallen sind. Jetzt habe ich sie. Engels war ein Mann ohne Examen. Er hat nie in seinem Leben ein Examen gemacht. Er wurde von der Schule geholt von seinem Vater 1837. Er sollte ja den Betrieb weiterführen. Er hat eigentlich sein ganzes Wissen dann sich selber angeeignet. Ein gewaltiger Autodidakt. Und Marx sagt dann an einer Stelle über ihn, ja, dieser Engels war einer der gelehrtesten Männer in Europa. Engels war ein kämpfender Revolutionär. Denken wir an das Jahr 1849, Juni 1849 im Badisch-Pfälzischen Krieg. Für die Durchsetzung einer Reichsverfassung nimmt Engels teil an 4 Gefechten gegen die preußischen Truppen. Er ist zeitweilig in großer Gefahr. Einer seiner engsten Freunde, Josef Moll, ein Uhrmacher, der ihn in den Bund der Gerechten hineingeholt hat, der wird von preußischen Truppen dann in Kämpfen erschossen im Badischen. Engels hat auch unter Pseudonym geschrieben. Eines seiner Pseudonyme war Karl Marx. Unter diesem Namen hat er in der New Yorker Zeitschrift New York Daily Tribune relativ viele Artikel geschrieben. Er war ein fleißiger Briefschreiber. Tausende von Briefen in ganz verschiedenen Sprachen sind überliefert. Allein der Briefwechsel mit Marx und Engels umfasst mehr als 4 Bände. Dieser Unternehmer war in Manchester 20 Jahre lang, von 1850 bis 1869, haben wir schon gehört. Dort ist er schrittweise aufgestiegen und ist auf dem allmählich zu seinem Geld gekommen, was er nicht nur dem Marx zugegeben hat, sondern eben auch der sozialistischen Bewegung insgesamt. Denke, wenn er auch an die vielen Flüchtlinge in London nach 1848, nach der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871, da war er ein großzügiger Mann mit seinem Geld. Gleichzeitig lebte er bekanntlich mit einer irischen Arbeiterin zusammen, Mary Burns, später mit deren Schwester, Lizzie Burns, führte also das berühmte Doppelleben von 10 bis 16 Uhr jeden Tag auf dem Kontor. Dort hatte sein Geld verdient. Dann hat auch eine eigene bürgerliche Wohnung teilweise gehabt in Manchester. Daneben eine zweite Wohnung für sein Privatleben und seine eigenständigen Forschungen. Als er nach London umgezogen ist, 1870, hat er sich niedergelassen, Regent's Park Road 122, und führte ein offenes Haus. Es gab viele bürgerliche Besucher, aber auch viele Arbeiter, Großrevolutionäre, politische Flüchtlinge. Bekannt waren seine Abendgesellschaften. Er führte vielleicht eine sozialistische Salonkultur, obwohl er dieses Wort bestimmt nicht gerne gehört hat. Er hilft Marx auch in vielerlei anderer Hinsicht. Denken wir an einen bekannten Abend, das war der 23.06.1851, im Hause Marx in London. Ein freudiges Ereignis. Die Haushälterin von Marx, Helene Demuth, hat ein Kind geboren. Das schreit ganz lustig im Nachbarzimmer. Alle freuen sich. Gratulationen an dem Abend. Dann die unvermeidliche Frage: Wer ist der Vater? Der Marx wird schon ganz unruhig, rutscht auf seinem Sessel hin und her, zupft an seinem Bart, streicht sie die Haare zurück, und Engels steht auf und sagt, er freut sich, sein Sohn sei jetzt geboren, Henry Frederick soll er heißen, und er hat die Vaterschaft übernommen und Marx aus gewissen Schwierigkeiten befreit. Engels war ein vielseitiger Wissenschaftler. Er hat sich in verschiedensten Disziplinen versucht. Seine wichtigsten Schriften fallen wohl in die Abteilung Geschichte, auf einer völlig neuen Basis. Auf der Basis der materialistischen Geschichtsschreibung hat er eine Studie geschrieben über den Deutschen Bauernkrieg, hat ihn Thomas Müntzer in Deutschland wieder bekannt gemacht, 300 Jahre lang vergessen worden war und nicht genannt wurde, weder von den Historikern noch erst recht von den Theologen. Engels war interessiert an der Geschichte des Gemeineigentums, an der Geschichte der Urgesellschaft, dazu werden wir doch etwas hören, an der Geschichte der Gewalt. Alles Formen der Geschichtsschreibung, einer völlig neuen Geschichtsschreibung, die bis heute eigentlich interessant geblieben ist. Seine Schriften wurden oft verboten, nach 1848 in Deutschland, nach 1871 in Frankreich, dann wieder unter dem Sozialistengesetz in Deutschland 1878 bis 90, sogar seine große Schrift über die Urgesellschaft, also Entstehung des Privateigentums, konnte nur in der Schweiz 1884 erscheinen. Er wurde immer wieder von der Polizei verfolgt und musste fliehen. Wer war Friedrich Engels? Er war ein Mann, der immer links blieb, sein Leben lang. Viele andere seiner Generation, viele andere Leute des Vormärz, haben sich dann später auf den Weg der Anpassung begeben. Beispiel Arnold Ruge, der einige Jahre älter ist als Engels, ein Schriftsteller, ein Linkshegelianer, der lange Jahre, in jungen Jahren, in Festungshaft saß, in Kolberg, an die 5 Jahre, aus politischen Gründen. In Arnold Ruges Jahrbuch, deutsch-französische Jahrbücher, in Paris herausgegeben, haben wir gerade gehört, schreibt Engels seine großen Studien, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie und zweitens auch eine Schrift über England. Dieser Arnold Ruge ist immer noch ein linker Mann. Er sitzt in der Frankfurter Nationalversammlung auf dem linken Flügel. Im November 1848 wird er aus Preußen ausgewiesen. Dann erfolgt im nächsten Jahr, im selben Jahr wie auch bei Engels, die Emigration nach London. Und dann ist er Lehrer in Brighton ab 1852. Immer noch weiter literarisch aktiv. Und dann beginnt eine große Wende ab 1866, 1870. Er publiziert für Bismarck, für die deutsche Reichseinigung von oben, für die Reichseinigung auf Grundlage von 2 Kriegen und erhält dann vom Deutschen Reich als Lohn ab Februar 1878 einen Ehrensold von jährlich 3.000 Mark. Hat dann seinen Frieden mit diesem neuen deutschen militärischen Reich geschlossen. Er stirbt 1880 in Brighton. Wer war Friedrich Engels? Er war der Mann, der am Ende seines Lebens vor künftigen schrecklichen Katastrophen warnte, die dann auch im 20. Jahrhundert real wurden. Einerseits warnte er vor dem wachsenden Antisemitismus. Schon seine Schrift Anti-Düring wendet sich gegen diesen Antisemitismus, der immer militanter im Deutschen Reich auftrat. Engels sah voraus, dass das eine der ganz großen Gefahren sein könnte, wenn nicht gegengesteuert wird von der Arbeiterbewegung im Deutschen Reich. Seine zweite große Warnung, zu dem Thema werden wir noch etwas hören, war die Warnung vor einer wachsenden Kriegsgefahr in Europa. Er sagt, ein neuer künftiger Krieg aufgrund der neuen Waffenentwicklungen und der neuen militärischen Blockbildungen wäre die schrecklichste aller Möglichkeiten. Engels zeigt sich hier nicht als ein Mann, der optimistisch in die Zukunft schaut, sondern als einer, der die Schrecken dieser Zukunft im 20. Jahrhundert vorausgeahnt hat. Hier mache ich Schluss und Georg setzt das vor. Bin ich nun wieder. 1883 stirbt Karl Marx und Engels rettet den Wust von Manuskripten, der sonst wahrscheinlich irgendwie in der blauen Tonne, die es damals noch nicht gab, gelandet war, holt sie in sein Haus und fängt an, in dem Material zu wühlen und fällt wahrscheinlich ein paar Mal in Ohnmacht, als er sieht, was das für ein Durcheinander ist. Zieht aus diesem Wust aber nicht nur die Materialien zum Kapital hervor, sondern ein Exzerpt von Marx. Das Problem von Marx war ja auch, dass er eben nicht dauernd an seinem Kapital gearbeitet hat, obwohl Engels ihn so getriezt hat, sondern dass er sich für so vieles interessiert hat. Und so fing er eines Tages an zu exzerpieren, ein Werk eines US-amerikanischen Ethnologen und Anthropologen mit dem Titel Ancient Society, alte Gesellschaft, altertümliche Gesellschaft, Urgesellschaft. Er hat die Urgesellschaft erforscht. Er hat sie erforscht dadurch, dass er unter Menschen lebte, die noch in der Urgesellschaft lebten, nämlich in den USA bei den Irokesen, teilnehmende Beobachtung. Nennt man das, hat Marx exzerpiert und kommentiert. Engels entdeckt da ein paar Gedanken, von denen er sagt, Mensch, das muss sofort raus. Und er setzt sich mit diesem Manuskript, diesem Exzerpt von Engels auseinander, von Marx auseinander und veröffentlicht 1884 seine Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Und da bringt er nun folgenden Gedanken aus dem Vorwort zur ersten Auflage. Ich darf bitte vorlesen. Das sagt er auch etwas über historischen Materialismus. Ich hatte ja versprochen, dass dazu noch was gesagt werden soll. Ich zitiere ihn jetzt. Nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Dies ist aber selbst wieder doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen Werkzeugen. Andererseits die Erzeugung von Menschen selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Diese gesellschaftlichen Einrichtungen, unter denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und eines bestimmten Landes leben, werden bedingt durch beide Arten der Produktion, durch die Entwicklung einerseits der Arbeit, andererseits der Familie. Soweit das Zitat. Was ist hier los? Die Menschen produzieren, der Mensch wird dadurch Mensch, dass er arbeitet, dass er produziert. Das kommt uns schon aus dem Sozialkundeunterricht bekannt vor, wenn da was über Marx erzählt wird. Menschen produzieren. Was produzieren sie? Sie produzieren Güter, Gegenstände, Artefakte. Und sie produzieren Werkzeuge, mit denen sie nun wieder diese Güter herstellen können. Man kann diese Werkzeuge auch Produktionsmittel nennen. Dann kann man sich die Frage stellen, wem gehören die Produktionsmittel? Ja, das sind die Produktionsmittelbesitzer, die Sklavenhalter in der Sklavenhaltergesellschaft, die Feudalherren im Feudalismus, die Kapitalisten im Kapitalisten. Ich habe hier keine Sternchen gemacht und kein großes I. Alles Männer. Alles Männer. Die eigentlich Produktionsmittel in den genannten Gesellschaften, auch in den ersten 100 Jahren des Kapitalismus, sind immer Männer. Frauen haben kein Eigentum und wenn sie Eigentum haben, etwas geerbt haben zum Beispiel, dürfen sie nicht über das Eigentum verfügen. Darüber verfügt dann ihr Eheherr, der eben nicht nur ein Ehemann ist, sondern der Eheherr, dass die Produktionsmittel gehören den Männern. Das Eigentum an den Produktionsmitteln ist zwar grammatikalisch neutral, ein Neutrum, in Wirklichkeit ist es aber männlich. Also die Männer haben die Verfügung über die Produktionsmittel, die Frauen nicht. Nächste Frage natürlich, alle Männer? Nein, nicht alle Männer, sondern nur die Produktionsmittelbesitzer. Die Frauen, nicht alle Männer, die Frauen ohnehin ist. Und die Männer haben auch keine Produktionsmittel, sondern nur die Männer der herrschenden Klassen, die Sklavenhalter, die Feudalherren, die Kapitalisten. Und dann gibt's eben noch die Männer, mit den Produktionsmitteln, die ihnen nicht gehören, arbeiten. Das sind dann eben die Lohnabhängigen, die Proletarier oder wie wir sie nennen wollen. Das ist eine Männergesellschaft, von der die Frauen erstmal ausgeschlossen sind. Und diese Männergesellschaft ist zugleich auch Teil einer Klassengesellschaft. Es gibt die Klasse der Produktionsmittelbesitzer und die Klasse der Nicht-Produktionsmittelbesitzer mit all ihren Unterschichtungen, die wir heute nicht behandeln. Das ist klassischer politischer, historischer Materialismus, was ich hier runtergebetet habe. Aber der Engels an dem Zitat, das ich ihm gegeben habe, beschränkt sich nicht auf den Vorgang der Arbeit, des Produzierens, sondern auch der Fortpflanzung. Er sagt, die Menschen, die stellen nicht nur Güter her, Gegenstände, die Männer meistens dann in den Fabriken, sondern die Menschen stellen auch Menschen her, indem sie neue Menschen in die Welt setzen. Na, Moment, jetzt da kommen die Männer aber jetzt mal wieder nur zur Hälfte vor. Das sind Männer und Frauen, die natürlich neue Menschen in die Welt setzen. Und außerdem ist das ja nicht nur auf die Menschen beschränkt, auch Tiere setzen ihresgleichen immer in die Welt und füttern sie ein bisschen und lassen sie dann laufen. Also weshalb erzählt uns der Engels und auch Marx und Engels haben das schon mal aufgeschrieben im der deutschen Ideologie von 1845, das aber dann nicht veröffentlicht, auch die Erzeugung von Menschen, die Fortpflanzung, die Aufzucht, die Pflege der neuen Menschen ist auch Arbeit, ist Produktion. Sie nennen es sogar Produktion. Ja, aber wenn die Tiere das auch machen, deshalb machen Marx und Engels da so ein Tamtam drum. Die Tiere, also die bebrüteten Eier werden sie ins Nest gelegt und dann werden sie ausgebrütet von der Henne und dann laufen sie ein bisschen rum, werden ein bisschen gefüttert und dann fliegen sie weg. Bei Menschen ist es so ein bisschen anders. Warum ist es anders? Weil bei den Menschen dieser ganze notwendige Vorgang der Erzeugung und dann der Aufzucht und auch der Bildung, der Erziehung, der Pflege der nächsten Generation ja nun in ein Verhältnis gesetzt werden muss zu diesem anderen Produktionsvorgang, nämlich der Produktion. Wie verträgt sich die Produktion von Menschen, ihre Aufzucht, die Pflege? Reden wir auch noch die Pflege der alten Leute noch dazu. Wie verträgt sich das eigentlich mit der Produktion? Antwort, es verträgt sich sauschlecht. Das beißt sich von morgens bis abends. Kennt ihr vielleicht sogar, selbst wenn ihr noch keine Familien habt, von eurem eigenen Leben, dass ihr auch oft nicht wisst, wie euer privates Leben, euer Leben mit Partnern, vielleicht auch schon mit Kindern, mit euren Berufsverpflichten zusammenbringt. Das geht eigentlich nicht. Irgendwie muss es aber gehen. Und was macht man da? Man teilt die Arbeit. Und von einer bestimmten Stufe der Entwicklung an, als dann die Urgesellschaft aufhört, über die dieser Morgen geschrieben hat, wird das Problem der eigentlich Unvereinbarkeit der Produktion von Menschen, der Produktion von Gütern doch gelöst durch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Die Männer produzieren oder lassen produzieren, machen auch ein bisschen Politik und Krieg und sonstige Vergnügungen und die Frauen bleiben zu Hause und ziehen die Kinder auf und kümmern sich dann auch um die unmittelbare Ernährung da in Haus und Hof und pflegen auch die Eltern, da können sie nicht zugleich auch in eine Fabrik gehen. Wenn sie in die Fabrik gehen, was im Frühkapitalismus vorkam, dann ist es natürlich eine Katastrophe, insbesondere für die Frauen selbst, weil sie einerseits in der Fabrik arbeiten müssen, andererseits aber auch noch die Brut ausziehen müssen. Also eigentlich ein richtiger, schrecklicher Gegensatz. Aber nur so funktioniert das. Man kann nur so viel produzieren, wie der Kapitalismus dann verlangt, indem man nun möglichst alles andere, was man nicht mit Produzieren zu tun hat, wegschiebt. Wenn man zur Bourgeoisie gehört, hat man da Ammen, Kindermädchen, eine Helene Demuth vielleicht. Ansonsten aber schiebt man es einfach auf die Frauen. Dieser Zustand, dass nun innerhalb der geschlechtlichen Arbeitsteilung nun die Frauen den Männern untergeordnet sind, sie machen die nicht bewertete Arbeit eigentlich, das nennt man Patriarchat. Und dieses Patriarchat hat eine Institution, die nennt man Familie. Wobei dieses Patriarchat älter ist als der Kapitalismus. Pater Familias, der Ausdruck aus dem römischen Recht, ist natürlich in der Sklavenhaltergesellschaft gegangen. Schon vorgekommen. Also das Patriarchat als ein Unterdrückungsverhältnis zwischen Männern und Frauen innerhalb eines anderen Unterdrückungsverhältnisses, nämlich der Klassenherrschaft. Naja, das klingt ziemlich feministisch und ist nicht von Engels allein. Vor Engels schon hat ein bürgerlicher Nationalökonomie und seine Frau und deren Tochter das auch schon entdeckt. Es gibt eine Schrift von Harriet Taylor Mill, ihrer Tochter Helen Taylor und des berühmten, von Engels und Marx furchtbar kritisierten, in anderen Fällen kritisierten John Stuart Mill mit dem Titel aufs Deutsch übersetzt, Die Hörigkeit des Weibes. Er beschreibt, so wie es eben auch getan haben, beschreiben die drei, dass die Schrecken des Patriarchats, so muss man es eigentlich nennen. Und es gibt einen deutschen Sozialisten immerhin, August Bebel, der 1879 ein Buch veröffentlicht, Die Frau in Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, 1879, also 5 Jahre vor Engels Schrift. Das ist das meistgelesene Buch in der Arbeiterbewegung gewesen, später mit dem Titel Die Frau und der Sozialismus. Was ist dann nun das Besondere an dem, was nun Engels da jetzt aus dem Morgen ausgelesen hat? Das Besondere ist, dass er nun den Zustand des Patriarchats verbindet mit dem Zustand der Klassengesellschaft. Für den verdienstvollen John Stuart Mill, Helen Taylor und Harriet Taylor Mill ist die Unterdrückung der Frau ein Zustand, der sich in der Familie und im bürgerlichen Recht vollzieht. Er bringt das nicht in Verbindung mit der Tatsache der Klassengesellschaft. Diese Kombination ist dann von Engels. Wir haben also zwei Herrschaftsverhältnisse. Einmal das Herrschaftsverhältnis des Kapitalisten über die Arbeiter, Erzeugung des Mehrwerts, und zweitens das Patriarchat. Das sind Unterdrückungsverhältnisse, und Unterdrückungsverhältnisse müssen garantiert werden mit Macht, mit Gewalt. Da brauchen wir noch eine dritte Institution, nämlich den Staat. Und deshalb heißt diese Schrift, der Ursprung der Familie, gemeint ist patriarchal, des Privateigentums, der Ursprung des Privateigentums, nee, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Familie ist gemeint das Patriarchat. Das heißt, das Patriarchat ist älter als der Kapitalismus. Patriarchat entsteht in dem Augenblick, da die Urgesellschaft aufhört. Ursprung der Familie, sozusagen das Erzübel. Zunächst die geschlechtliche Arbeitsteilung, dann das Privateigentum, dann ganz obendrauf der große Aufpasser und Büttel, der Staat. Das ist Kern dieses Unterdrückungsverhältnisses. Es gibt eine berühmte Stelle, eine furchtbare Stelle eigentlich, in der Engels noch einmal das zusammenfasst. Mit dem Ende der Urgesellschaft setzt ein die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Die weltgeschichtliche Niederlage des Geschlechts, weiblichen Geschlechts, das und völlig dem Mann unterdrückt ist, und empfinden nimmt viele Details auch. Die Frau ist die Sklavin der Lust des Mannes zum Beispiel. Auch ist auch eine sexuelle Unterdrückung. Das ist ein Zustand, sagt er, mit dem Ende des Mutterrechts eintritt und in der Gegenwart des Jahres 1884 in gemilderter Form weiter besteht. Aber weiter besteht. Und jetzt könnte man sagen, was ist denn nun daraus im Jahr 2020, demnächst 2021 geworden? Da könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Also dieser furchtbar düstere Satz, wenn ich nachher nochmal predige, ich suche dann inzwischen doch nochmal raus, dann lese ich euch vor, weil es wirklich ein schrecklicher Satz ist. Der ist von Engels. Engels stirbt dann 1895, und obwohl Bebels, die Frau unter Sozialismus, viel gelesen wurde, ist dann im 20. Jahrhundert die Patriarchatskritik von Engels von der Arbeiterbewegung nicht mehr viel beachtet worden. Das hängt mit den großen Kämpfen des 20. Jahrhunderts zusammen. Da war die Arbeiterbewegung gezwungen, nun Kriege zu erdulden, Kriege mitzuführen, in Kriegen hingemordet zu werden, den Faschismus über sich ergehen zu lassen, ökonomische und politische Kämpfe zu führen. Und das Geschlechterverhältnis verschwindet dann leider wieder aus dem historischen Materialismus, obwohl es von Anfang an ja drin war, sodass dann Feminismus lange Zeit als ein bürgerlicher Feminismus sich weit entwickelt hat. Ihr habt natürlich Alice Schwarzer gelesen und andere. Und dann die Arbeiterbewegung den Anschluss an den Feminismus verloren hat, obwohl sie ihn schon einmal gefunden hatte, nämlich durch die Verdienste von Engels und August Bebel. Jetzt kommt Gerd Meyer nochmal, und ich werde derweil das Zitat suchen. Jetzt geht es weiter mit meinem nächsten Punkt. Da heißt einfach Manchester. Früher gab es ja viele Engels-Denkmäler. Inzwischen sind das leider weniger geworden nach der Wende. Engels wird dann oft dargestellt als der große alte Mann, der den Weg weist für die Strategie der Arbeiterbewegung, der zeigt, wo es lang geht. Aber dieser Engels, der war ja auch mal jung, und dieser Lehrer, der hat ja irgendwann auch mal gelernt. Jetzt kann man fragen, wo und wie hat er gelernt? Da sagt man natürlich in Barmen, oder Wuppertal, in Bremen, wo er dann in die Lehre gegangen ist, in Berlin, wo er Soldat gespielt hat. Man kann aber auch sagen, die zentrale Stadt des Lernens war für Engels Manchester. Und dort hat er einen Aufenthalt gehabt von November 1842 bis August 1844, also 20 Monate, die für ihn dann wirklich prägend geworden sind und wo er eigentlich bei der Arbeiterbewegung in die Lehre gegangen ist. Engels arbeitet dort ja in der Firma Ermen und Engels, also einer Textilfirma, eine Baumwollspinnerei, gegründet 1837. Er soll dort seine kaufmännische Ausbildung vollenden. Er wird erstmal General Assistant und tut sich überall um. Er soll lernen English Commercial Methods, Kostenkalkulation, Preise, Marktbeobachtung, Warenkunde und so weiter und so fort. Der Vater war wohl auch ganz froh, dass er ihn nach Manchester hat schicken können, damit der Engels endlich nicht mehr in diesen ganzen linkshegelianischen, demokratischen, aufrührerischen Diskussionen teilnimmt. Dann war er erstmal weg und sollte was Vernünftiges lernen, nämlich Kommerz. England war damals die Werkstatt der Welt und Manchester war der erste Fabrikplatz Englands. Eigentlich die ganze Grafschaft Lancashire war ein großes Textilzentrum. Die Stadt Manchester hat damals etwa 400.000 Einwohner gehabt. Zum Vergleich, Elberfeld war etwa 40.000 Einwohner groß. In Manchester gab es mehr als 350 Fabriken und es gibt so alte Gemälde, wo Manchester gezeigt wird als ein Wald von rauchenden Schornsteinen. In Manchester gab es die erste mit Dampfmaschine betriebene Baumwollfabrik 1789. Also da, als wo die Franzosen ihre politische Revolution gemacht haben, da gab es die industrielle Revolution in Manchester. Und Manchester war die Stadt, wo zum ersten Mal in der Weltgeschichte ein Fabrikschornstein höher war als ein Kirchturm. Manchester war eigentlich gar keine richtige Stadt. Es gab keine Stadtverwaltung, keine Stadtplanung. Die Kapitalisten haben einfach Boden aufgekauft, Fabriken oder Arbeitersilos aus dem Boden gestampft, wieder abgerissen, neu gebaut. Das ist dann dieser berühmte Manchester-Kapitalismus, zu dessen Hochzeit Engels Manchester besucht hat. Was sieht jetzt dieser junge Engels, also der ist jetzt 22 Jahre alt, in Manchester? Er sieht eine Stadt, genauer gesagt, er sieht zwei Städte. Er sieht nämlich eine städtische Segregation. Das Bürgertum, die Oberklassen, die haben ihre eigene Stadt. Da können sie jahrelang leben, eigentlich von ihrer eigenen Infrastruktur getragen werden, ohne auch in einen ernsthaften Kontakt zu dem Rest der Bevölkerung zu gelangen. Es gibt also zwei Städte, die Arbeiterstadt, die Unternehmerstadt. Die Arbeiterquartiere, bekanntlich gedrängt, dunkel, feucht, keine Kanalisation, kein Wasser und so weiter. Diese Arbeiterstadt war oft gar nicht sichtbar. Die war nämlich versteckt hinter hohen Mauern. Und ein normaler Besucher der Stadt Manchester ist dort auch nie hingekommen. Es gibt einen süddeutschen liberalen Menschen, der heißt Jakob Venedey. Der besucht zur gleichen Zeit wie Engels die Stadt Manchester. Und er schreibt dann auch ein Buch über England. Das ist im selben Jahr erschienen wie das große Buch von Engels über die Lage der arbeitenden Klasse in England. Erschienen sind beide Bücher in Leipzig 1845. Dieser Venedey schreibt dann in diesem Buch, dass Engels ihn in diese Arbeiterquartiere geführt hat. Die hat er erstmal gar nicht gesehen. Die waren so versteckt, die hat er gar nicht bemerkt. Die waren hinter hohen Wänden verborgen. Also man konnte durch Manchester laufen, monatelang dort leben, ohne eigentlich was von der Arbeiterstadt zu sehen. Weil die Arbeiter separat gehalten wurden von der bürgerlichen Klasse. Was sieht Engels noch? Er sieht die Arbeiterklasse als eine leidende, unterdrückte Klasse. Das sind die Passagen, die oft ja aus Engels Buch zitiert werden, die überlangen Arbeitszeiten, oft weit über 12 Stunden, Kinderarbeit, Löhne unter dem Existenzminimum, Krankheiten, Auszehrung. Kann man alles nachlesen in diesem bis heute sehr wichtigen Buch. Lage der arbeitenden Klasse in England. Es ist aber auch dadurch interessant, dieses Buch, dass Engels beschreibt, die Arbeiterklasse ist eine sozial differenzierte Klasse. Arbeiterklasse ist kein geschlossener Block. Zwischen den Arbeitergruppen gibt es große Unterschiede in Bezug auf Nahrung, Kleidung, Lohn, Wohnung, Bildung, Gesundheit, Alter. Es gibt also ganz verschiedene Lebenswelten zwischen Männern und Frauen, zwischen Engländern und Iren, die die absolute Unterklasse gestellt haben, zwischen Erwachsenen und Kinder waren ja auch Arbeiter, zwischen einzelnen Berufsgruppen, zwischen Branchen. Große Unterschiede existierten zwischen politisch organisierten und nicht organisierten Arbeitern, zwischen Lesekundigen und Nicht-Lesekundigen, zwischen Arbeitslosen und Arbeithabenden, zwischen Abstinenzlern und Alkoholikern, zwischen Leuten, die noch ihre Kleider und Möbel zu Hause stehen hatten und anderen, die schon längst in das Pfandhaus veräußert hatten. Es gibt Unterschiede natürlich zwischen den sogenannten freien Arbeitern und den Zwangsarbeitern, also in diesen ganzen Arbeiterkasernen, Arbeitshäusern, Zuchthausarbeitern. Engels sieht eine Arbeiterklasse, die sich organisiert, die sich selber behauptet. Zum Beispiel werden die ersten Trade Unions gegründet, schon einige Jahre bevor Engels dort erscheint. Es gibt Konsumgenossenschaften, es gibt politische Organisationen vielfältiger Art. Es gibt die Owenisten, die Anhänger von Robert Owen. Die haben auch eine eigene Infrastruktur gehabt, haben eine eigene Zeitung, The New Moral World heißt die, wo auch Engels drin geschrieben hat. Dann gibt es weiter die Chartisten, die haben sich organisiert ab 1838, um die People's Charter durchzusetzen. Also ein allgemeines Wahlrecht war ihr Ziel, eine geheime Abstimmung, eine Abschaffung des Vermögenszensus. Also die Arbeiterklasse ist auch politisch organisiert. Das sieht der junge Engels. Er nimmt teil an diesen ganzen Diskussionen der 1840er Jahre. Er sieht auch, dass die Arbeiterklasse eine kämpfende Klasse ist, also nicht nur eine leidende Klasse. Er geht auf Arbeiterversammlungen, auf Meetings, auf Demonstrationen. Er erlebt einen Generalstreik. Lokale Protestaktionen, bittere Arbeitskämpfe, die auch dann aufgrund von Gegenmaßnahmen der Unternehmer sich eskaliert haben, Aussperrungen, Einführung von Streikbrechern, Einsatz von Polizei, Gefängnisdeportationen für aufmüpfige Arbeiter. Das gehört alles mit zu den harten Arbeiterkämpfen und Arbeitskämpfen der 1840er Jahre. Ich glaube, besonders beeindruckend für Engels war die Arbeiterkulturbewegung. Das waren Leihbibliotheken, Sonntagsschulen. Das waren vor allem große Kulturhäuser. In Manchester stand die Hall of Science. Hall of Science lese ich, Manchester 1845. Sacred to the Investigation of Truth. Gewidmet der Erforschung der Wahrheit. Hall of Science, ein großes Arbeiterhaus im buchstäblichen Sinne. Das haben die Arbeiter selber gebaut und zusammengespart. Dort gab es Vorträge von Lecturern gehalten. Einer dieser Lecturer, der heißt John Watts, bei dem Engels viel gehört hat. Es gab auch naturwissenschaftliche Vorträge, etwa um die Energieumwandlung. Das hat den Engels sehr interessiert, dass es Wissenschaften gibt, die um Natur kreisen und die Veränderung dieser Natur zum Thema haben. Dass man aus Kohle Wärme machen konnte, aus Wärme Dampf, aus Dampfbewegung. Das ist der Mechanismus der Dampfmaschine. Aus Bewegung Elektrizität, aus Elektrizität Magnetismus. Aus Magnetismus Licht, aus Licht wieder Wärme und so weiter. Das hat ihn sehr interessiert. Dann eine zweite Wissenschaft, die gerade in Manchester zur Blüte gelangte, auch in den späteren Jahren, die Anfänge der Chemie, besonders der organischen Chemie und speziell der Chemie der Kohlenwasserstoffe. Aus dem alten Chemieunterricht hat man vielleicht noch in Erinnerung das Wort homologe Reihen. Das sind also Kohle-Wasserstoff-Verbindungen, die je mehr Moleküle dort angedockt haben, dann die ganze Substanz des Produkts verändern können. Also aus Kohle werden Farben, Öle, Schmiermittel, Paraffin und so weiter, Alkohole gemacht. Das hat den Engels auch sehr interessiert. Also die Entstehung der Wissenschaft der Chemie, speziell der organischen Chemie. Und einer seiner wichtigen Freunde in Manchester ist dann später ein Gelehrter, der heißt Karl Schorlemmer. Der ist in Darmstadt geboren, 1834, hat dann hier bei uns in der Nachbarstadt Gießen studiert, geht 1859 nach England und lehrt dort ab 1861 am Owens College in Manchester organische Chemie. Ist einer der großen Entdecker dieser organischen Chemie und ein enger Freund von Marx und Engels. Wenn man im Kapital nachschlägt, wird man sogar an eine Stelle auf diesen Namen Karl Schorlemmer stoßen, der dann auch weiter gelehrt hat in Manchester und dort auch begraben liegt. Was sieht Engels noch? Er sieht die Arbeiterbewegung als eine internationale Bewegung. Doch das ist sehr wichtig, ein einzelner Tag, nämlich der 22. September 1845 in London. Engels war damals wohl nicht dabei, aber er schreibt dann ausführlich aufgrund von Zeitungsberichten über dieses große Ereignis. Zur Erinnerung an die Errichtung der Französischen Republik, also Sturz des Königs, das war am 22. September 1792, haben sich in einer großen Londoner Halle Vertreter verschiedener Nationen getroffen, Arbeiter aus England, aus Irland, aus Frankreich, aus Deutschland, haben ein internationales Meeting organisiert. Und es wurden große Reden gehalten von einem Freund von Engels, George Julian Harney, ein führender Vertreter der Chartisten. In Deutschland, aus Deutschland stammte Josef Moll. Das ist dieser Josef Moll, der dann Marx und Engels in den Bund der Gerechten geholt hat. Ja, und ohne den gäbe es wahrscheinlich gar kein kommunistisches Manifest ohne diesen Josef Moll. Das ist der Mann, der dann 1849 in den badischen Kämpfen, das hatte ich erwähnt, von preußischen Truppen niedergemacht wird. Der deutsche Sozialist oder frühe Sozialist Wilhelm Weidling ist dort ein gefeierter Redner. Und an dem Tag wird eine Organisation gegründet, die heißt Fraternal Democrats, brüderliche Demokraten in London. Die erste internationale Organisation der Arbeiterbewegung, die besteht lange Jahre bis 1859 und manche dieser Vertreter bei diesen Fraternal Democrats, die treten dann über auch in die internationale Arbeiterassoziation, die der Marx und Engels 1864 gründen, zum Beispiel dieser Julian Harney. Also es sind dann in diese internationalen Arbeiterassoziationen auch englische, deutsche, skandinavische, ungarische, polnische, russische und so weiter, französische Vertreter präsent. Das alles sieht er Engels und er sieht auch schon seine eigene Aufgabe darin, diese internationalen Bewegungen miteinander zu koordinieren oder schreibt in jedenfalls in chartistischen, in sozialistischen, also gleich owenistischen englischen Zeitungen etwas über die werdende Arbeiterbewegung in Deutschland. Beschreibt auch dann schon über einen jungen Doktor in Deutschland, der da politisch aktiv sei auf der Linken. Dr. Charles Marx sei dort tätig. Ist vielleicht erstmalig, wo der Name Marx dann im englischen Kontext erscheint. Er schreibt etwas über Bettina Brentano. Er übersetzt das Weberlied von Heinrich Heine. Wir wissen ja, es gab 1844 diesen Weberaufstand. Heinrich Heine schreibt ein berühmtes Lied. Ein Lied, das die Tätigkeit dieser Weber würdigt. Engels übersetzt das ins Englische. Umgekehrt schreibt er für deutsche Zeitungen und Zeitschriften über die englische Arbeiterbewegung, über den französischen Frühsozialismus und das große Werk, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, ist ja auch in diesem Kontext zu sehen, dass die Arbeiterbewegung voneinander lernen soll. Engels kehrt zurück 1844 auf den Kontinent und ist dann nach diesen 20 Monaten Lehrjahren in Manchester ein anderer. Er schreibt auch gleich seinen Artikel dann, Umbrüsse zu einer Kritik der Nationalökonomie, Februar 1844, davon haben wir schon gehört. Das ist dann der endgültige Übergang zur materialistischen Geschichtsauffassung. Was heißt das? Grundlage jeder Geschichte sind nicht Ideen, nicht Religionen, nicht der Geist wie bei Hegel. Das sind wirkliche Menschen, wirkliche Menschengruppen, wirkliche Bedürfnisse. Das sind Arbeit, Wirtschaft, Industrie, Produktion, Austausch. Und davon abgeleitet gibt es dann alle möglichen anderen Überbaukonstruktionen. Staat, Politik, Parteien, Ideen, Religionen, Wissenschaft, Kultur und so weiter und so fort. Zweitens, auch die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Antagonismen ist dann die kapitalistische Ökonomie. Und Engels dekliniert dann in diesen Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie schon erstmalig diese ganzen Grundbegriffe der bürgerlichen Ökonomie durch. Wert und Mehrwert, Lohn, Preis, Profit, Privateigentum, Geld, Markt, Tausch, Arbeit und Kapital, Monopol und Konkurrenz, Arbeitsteilung und so weiter und so fort. Das ist im Grunde ein Arbeitsprogramm für die nächsten 40, 50 Jahre, an dessen Durcharbeitung sich dann beide beteiligt haben. Manchester spielt auch weiter eine wichtige Rolle, natürlich für Marx und Engels. Im nächsten Jahr, also 1845, Juli, August, lädt dieser Engels den neuen Freund Marx ein, nach Manchester zu kommen. Und Marx sieht dann erstmalig in seinem Leben die Welt der Arbeit und der Arbeiter, der Armut, der Industrie. Er kriegt sich in die Bibliotheken. Es gibt damals schon sehr bekannte Bibliotheken in Manchester. Er besucht die Hall of Science. Er diskutiert mit Chartisten, mit Owenisten. Marx studiert die ökonomische Literatur. Er schafft dann auch allmählich eine eigene deutschsprachige Terminologie für diese ganzen ökonomischen Begriffe, die es im Deutschen noch gar nicht gab. Zum Beispiel Exchangeable Value. Da schaut er lange, wie man das übersetzen kann. Das ist dann der Tauschwert, eine zentrale Kategorie dann in seiner Schrift Das Kapital. Wieder 5 Jahre später, also 1850, geht Engels wieder nach Manchester zurück. Er ist dann leitender Angestellter. Kapitalist, haben wir schon gehört. Er verdient dann im Zentrum des britischen und des Weltkapitalismus sein Geld, damit der Marx das Werk, das Kapital schreiben kann. Also kein Buch von Marx, das heißt das Kapital ohne das Geld, das Engels in Manchester als Kapitalist verdient hat. Kommt der Schorsch. Jetzt trage ich das Zitat von Engels aus seiner Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats nach, das ich vorhin verhuddelt habe. Das findet sich also in Marx Engels Werken, Band 21, Seite 61, aus der Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats von Friedrich Engels. Ich zitiere: Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. Diese erniedrigte Stellung der Frau, wie sie namentlich bei den Griechen der heroischen und noch mehr der klassischen Zeit offen hervortritt, ist allmählich beschönigt und verheuchelt, auch stellenweise in mildere Form gekleidet worden, beseitigt ist sie keineswegs. Ende des Zitats. Ja, das noch dazu. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt unseres kleinen Programms. Engels wandelte sich vom Bellizisten zum Warner vor einem Weltkrieg. Das 19. Jahrhundert, in dem Marx und Engels ja nun lebten, war in einer gewissen Weise auch das Jahrhundert des preußischen Generals Karl von Clausewitz mit seinem Buch Vom Kriege, das heute noch als ein Klassiker der Kriegswissenschaft und der Militärwissenschaft weltweit anerkannt ist. Wenn man nichts weiß von Clausewitz, weiß man doch den wichtigsten Satz seines Werks, das Axiom, von dem er ausgeht: Der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt, der Dominant ist die Politik. Die Politik hat viele Instrumente und ein Instrument ist auch der Krieg. Soweit Karl von Clausewitz. Und dieser Auffassung, glaube ich, waren alle ernsthaften politischen Theoretiker des 19. Jahrhunderts, also auch Marx und Engels. Wie kam Clausewitz dazu und wie kamen die anderen Intellektuellen, politischen Intellektuellen dazu, ihm zu folgen? Naja, ganz einfach. Es war evident, die Geschichte des 19. Jahrhunderts ist eine Geschichte der Politik gewesen, in der aber Politik nie auf das Mittel des Einsatzes von Krieg verzichtet hat. Anschauungsunterricht. Die napoleonischen Kriege haben ja ein zunächst innenpolitisches Ereignis Frankreichs über ganz Europa gebracht, bis nach Moskau. Und auch wenn Napoleon dann letzten Endes gescheitert ist, ist Europa nach den napoleonischen Kriegen, auch wenn da wieder die Reaktion gesiegt hat, nicht mehr dasselbe gewesen wie zuvor. Ohne die Siege der napoleonischen Waffen wären wahrscheinlich die preußischen Junker nicht bereit gewesen, 1807 die Bauern zu befreien zum Beispiel. Der Krieg tatsächlich ein Instrument der Politik. Dann 1848. 1848 werden nun Revolutionen in ganz Europa ausgefochten, als zunächst mal innenpolitische Ereignisse. Aber es war ganz klar, es gibt einen Garanten der alten Ordnung, und das war der Zar, die Militärmacht des Zaren. Und Marx und Engels wussten das. Und Marx und Engels haben ja auch gesehen, wie Ungarn niedergeworfen worden ist von den russischen Waffen. Und sie wussten, letzten Endes ist Demokratie in Europa nur zu machen, Sozialismus auch, wenn der Zar gestürzt ist. Natürlich innen, aber es muss auch die militärische Macht des Zaren eingedämmt werden. Und sie waren ganz heftige Befürworter eines deutschen Krieges gegen den Zaren. Die deutsche Revolution, wenn sie gesiegt hat, wird nicht siegen können auf Dauer, wenn ihr nicht gelingt, den Zaren zu entmachten. Das geht nur im Krieg. Das ging schief, schon einfach deshalb, weil die deutsche Revolution ja gar nicht gesiegt hat. Sie brauchte sich gar nicht gegen den Zaren zu verteidigen. Sie ist ja intern zusammengebrochen, nach Engels Auffassung, aufgrund der Feigheit des Bürgertums. Aber das wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Dann ist das Zarenreich in den 50er Jahren in einen Krieg verwickelt, in den Krimkrieg in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Gegen das Zarenreich stehen England und Frankreich, und Engels, der inzwischen sich sehr zu einem Militärschriftsteller entwickelt hat, also sein Jahr bei der Artillerie 1800, in seinen jungen Jahren. Das wirkt nach. Er hat dann wirklich Militärwissenschaft studiert und er tadelt ganz scharf die englische Politik und die französische Politik, vor allem die englische, weil sie dem Zaren nicht den Garaus machen. Er war der Ansicht, jetzt ist eine Chance, den Zaren zu stürzen, aber sie da, gleiche Brüder, gleiche Kappen, letzten Endes lassen sie den Zaren laufen. Dann 1866 sehen sie nun auch, wie ein Problem der deutschen Politik, das den Deutschen wie ein Mühlrad am Hals hing, nämlich das Problem der Herstellung eines einheitlichen Marktes, gelöst wird durch den Krieg gegen Österreich. Da haben die Falschen gewonnen, aber die richtigen wäre ein revolutionärer Volkskrieg von unten gewesen, der kommt nicht zustande und dann wird eben Bismarck der Revolutionär von oben mit kriegerischen Mitteln. Auch wieder bestätigt sich also, ein politisches Problem wird gelöst mit Waffengewalt. Da gibt es ja auch das makabre Zitat von Engels in der Preußischen Kammer. Nicht durch Parlamentsreden werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Klingt furchtbar. Aber ist nichts anderes als die Anwendung von Clausewitz. Und selbst 1871, als Preußen mit seinen Verbündeten gegen Frankreich siegt, sieht Marx und sehen Engels das nicht nur negativ. Engels ist ganz begeistert von der Tüchtigkeit der preußischen Truppen. Das sind deutsche Arbeiter und deutsche Bauern. Was sind das für tolle Kerle, sagt er. Und er denkt dann weiter, in den nächsten Jahrzehnten, ja, irgendwann, wenn die Mehrheit des Volkes aus Arbeitern besteht, wird auch die Mehrheit der Armee aus Arbeitern bestehen und das gibt natürlich gewisse militärische Perspektiven in der Auseinandersetzung mit der Reaktion. Und Marx schreibt an Engels, ja, das ist natürlich ein Sieg der Reaktion, jetzt ist auch noch der Karthagenprinz, also Wilhelm, auch noch deutscher Kaiser, alles übel, nicht gut, aber immerhin, es könnte auch einen theoretischen Fortschritt bringen, nämlich jetzt verschieben sich die Gewichte in der Arbeiterbewegung zugunsten der deutschen Arbeiterbewegung. In der deutschen Arbeiterbewegung gewinnt nun der Marxismus allmählich an Einfluss. Und in Frankreich ist der Proudhonismus, das betrachten sie als Konkurrenz, die Theorie von Proudhon bisher herrschend gewesen. Letzten Endes haben die preußischen Bajonetten vielleicht auch für Klarheit in der internationalen Arbeiterbewegung gesorgt. Das sind alles merkwürdige Dinge, die wir da lesen. Weil, ja, was ist das? Das ist normale Denken des 19. Jahrhunderts. Krieg, Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Aber Engels ist ja nun Militärtheoretiker. Er studiert die Militärtechnik und allmählich kriegt er doch ein komisches Gefühl. Der Ausgangspunkt dieses komischen Gefühls ist wahrscheinlich der Krimkrieg gewesen, der 50er Jahre. Es gab zwei europäische Intellektuelle, die diesen Krimkrieg mit ziemlicher Furcht allmählich sich ansehen. Das eine ist Leo Tolstoi, der als Offizier ja gedient hat im Krimkrieg. Und ihr Abt hat natürlich als gebildeter Mensch alle Krieg und Frieden von ihm gelesen. Und da gibt's ja die Lazarettschilderung. Ein Lazarett, wo nun verwesende, verstümmelte Menschen liegen, und wird auch geschildert wie einer der Protagonisten, der Fürst André, da schwerstens verwundet wird durch eine Bombe. Also diese Verstümmelung von Menschen im Krieg, das bringt dann Leo Tolstoi auf einen Weg, wo er dann zu Pazifisten wird. Und auch Engels, der ganz genau den Krimkrieg studiert hat, merkt er etwas, den Krieg dann nur als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln anzusehen, da muss man nochmal drüber nachdenken. Und dieser Nachdenkprozess, wo er nun als ein Mensch, der in dem Kielwasser von Clausewitz da schwimmt, zu einem anderen wird, lässt sich da auf einem Höhepunkt zeigen, 1888, 89. 1888, 89 schreibt er eine Broschüre über eine Schrift eines Freundes, Herr Borkheim, und da sagt er etwas über den künftigen Krieg, und was er da über den künftigen Krieg sagt, zeigt noch beide Elemente, den alten Belizisten Engels und den zugleich aber auch schon den Mann, der sagt, naja, der Krieg als ein Mittel der Politik, aber was ist denn das für ein Mittel? Ich zitiere aus dieser Schrift. Was einen Krieg betrifft, nein, das kommt noch nicht, ich habe das andere Zitat, das hätte ich so fast die Pointe vorweggenommen, nein, also. Und jetzt schreibt Engels 1887 etwas, was er 1888 veröffentlicht. Ich zitiere ihn. Und endlich ist kein anderer Krieg für Preußen Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. 8 bis 10 Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Europa so kahl fressen wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des 30-jährigen Krieges zusammengedrängt in 3 bis 4 Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet. Hungersnot, Seuchen, allgemeine durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der Heere wie der Volksmassen, rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Getriebs in Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott. Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer traditionellen Staatsweisheit, derart, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der sie aufhebt. Absolute Unmöglichkeit, vorherzusehen, wie das alles enden und wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird. Nur ein Resultat absolut sicher: die allgemeine Erschöpfung und die Herstellung der Bedingungen des schließlichen Siegs der Arbeiterklasse. Das ist die Aussicht, wenn das auf die Spitze getriebene System der gegenseitigen Überbietung in Kriegsrüstungen endlich seine unvermeidlichen Früchte trägt. Das ist es, meine Herren Fürsten und Staatsmänner, wohin Sie in Ihrer Weisheit das alte Europa gebracht haben. Und wenn Ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt, als den letzten großen Kriegstanz zu beginnen, uns kann es recht sein. Der Krieg mag uns vielleicht momentan in den Hintergrund drängen, mag uns manche schon eroberte Position entreißen, aber wenn Sie, einmal die Fürsten, die Mächte entfesselt haben, die Sie dann nicht wieder werden bändigen können, so mag es gehen, wie es will, am Schluss der Tragödie sind Sie ruiniert und ist der Sieg des Proletariats entweder schon errungen oder doch unvermeidlich. Ende des Zitats. Ein hochkomplexer Text. Ne? Ein hochkomplexer Text. Engels schaut sich die moderne Kriegstechnik an und sagt, das ist ja grauenhaft. Das ist ja einfach grauenhaft. Und er sieht, was sieht er im Jahr 1887, 88? Er sieht den Ersten Weltkrieg. 3 bis 4 Jahre dauert, hat 4 Jahre gedauert. Die Kronen rollen über die Pflaster, sie sind über die Pflaster gerollt. Und eine Revolution, die russische Revolution. Wunderbar, nicht? Hat er alles gesehen. Aber um welchen fürchterlichen Preis? Und trotzdem sagt er, ja, es endet mit dem Sieg des Proletariats. Noch einmal, wieder einmal, Sieg der Politik und jetzt der richtigen Politik, der proletarischen Politik mit den Mitteln des Kriegs. Ein hochkomplexer Text, aber da sehen wir immer noch den ollen Clausewitz um die Ecke gucken. So merkt man aber, der Engels da hängt da zwischen Baum und Borke und entscheidet sich dann doch für die optimistische Lösung. Und bald darauf, wieder im März 1989, sehen wir einen ganz anderen Engels. Das beginnt mit einem innenpolitischen Problem in Frankreich. Karl Marx hat einen Schwiegersohn, Paul Lafargue. Und der berichtet Engels regelmäßig über die innenpolitische Situation in Frankreich und hat da Interessantes zu berichten. 1888 hatte der ehemalige General Georges Boulanger in Frankreich eine Massenbewegung ausgelöst, die sich gegen die Eliten der Dritten Republik richtete, mit starker Betonung der Korruption der Eliten. Es gab da einen Skandal nach dem anderen und das Volk fängt an zu murren, kann man sich ja verstehen. Lafargue sieht das mit Vergnügen, denn er sieht in dem Zulauf der empörten Bürger, der Kleinbürger, auch der Arbeiter für diesen Boulanger den Ausdruck einer vorrevolutionären Situation. Und er sagt nun, ja, man darf nicht frontal sich gegen Boulanger stellen, sondern müsse an die Ressentiments seiner Anhängerinnen und Anhänger angriffen. Ja, ich denke, uns kommt das bekannt vor, nicht? Das ist offensichtlich eine Bewegung gewesen, die man heute rechtspopulistisch nennen würde. Und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, na ja, das sind die Sorgen der Bürger und da darf man sich nicht dagegen stellen. Die haben ja ganz recht, wenn sie gegen diese Eliten, diese korrupten Säcke da vorgehen, da muss man die Menschen abholen, wo sie stehen. So als innenpolitischer Taktiker denkt sich der Lafargue das und manchmal in unseren linken Reihen gibt es ja Menschen, die auch dann denken, na ja, ist doch ganz gut, wenn wir auf andere Leute hindern, durch die Hölle reiten können, denn hinterher gewinnen wir. Ne? So, also der Lafargue ist da ganz begeistert und Engels, als er das liest in einem Brief von Lafargue, fängt er an, sich den Bart zu kraulen und denkt, na, da ist vielleicht ein Fehler drin. Er sagt, Boulanger werde im Fall seines Sieges seine Versprechen, die er da macht, also Soldaten sollen besser verdienen, die korrupten Eliten sollen weggejagt werden, soziale Versprechen, das wird er alles nicht halten können, der Boulanger. Und dann, was macht er, um aus der Sache rauszukommen? Das wäre sozusagen der Trump von Frankreich gewesen. Allerdings, in beiden Fällen ist das ja abgewendet worden. Aber Engels sagt, naja, also wenn der seine Versprechungen nicht einhalten kann, der Boulanger, dann wird er seine stärkste Karte ausspielen, den Chauvinismus. Und er wird sich mit Russland verbünden und in den Krieg gegen Deutschland ziehen. Das ist auch eine Herrschaftstechnik, ne? Lafargue kriegt da eine Kopfnuss von dem Engels, aber er ist nicht faul und antwortet, naja, das ist gar nicht so schlecht. Denn ein Krieg bedeutet ja die allgemeine Volksbewaffnung. Da werden alle Männer ein zu Waffen einberufen, da haben sie eine Knarre. Und dann haben sie eine Knarre und das bedeutet die Revolution. Volksbewaffnung, prima, sagt der Lafargue. Und wieder einmal Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, die bewaffneten Arbeiter. Ja, der Engels, der merkt natürlich, dass der Lafargue vom Militär nicht viel Ahnung hat, sondern dass der nur an Knarren und Barrikaden und solche altertümlichen Dinge denkt. Er denkt, aber er versteht offensichtlich nichts vom schweren Gerät, von der Artillerie und von diesen Dingen. Und er schreibt dann zurück, ein Weltkrieg auf dem neuesten Stand der Waffentechnik, den beschrieb er in allen destruktiven Einzelheiten, mit allen Grausamkeiten, die ich eben schon vorgelesen habe. Und jetzt wertete er das aber anders. In dem folgenden Zitat, 1887, 88, sagt er, es wird furchtbar, es wird ein Blutbad geben und aus dem Blutbad steigt die Arbeiterklasse siegreich empor. Altes Denken sozusagen. Clausewitz, aber jetzt schreibt er nicht mehr so. Er schreibt an Lafargue, ich zitiere, was einen Krieg betrifft, so ist er für mich die schrecklichste aller Möglichkeiten. Sonst würde ich mich den Teufel um die Launen von Madame Frankreich scheren. Aber ein Krieg, in dem es 10 bis 15 Millionen Kämpfende geben wird, der allein, um sie zu ernähren, eine noch nie dagewesene Verwüstung mit sich bringen wird. Ein Krieg, der eine verstärkte und allgemeine Unterdrückung unserer Bewegung, eine Verschärfung des Chauvinismus in allen Ländern und schließlich eine Schwächung mit sich bringen wird. Zehnmal schlimmer als nach 1815. Eine Periode der Reaktion als Folge der Erschöpfung aller ausgebluteten Völker. Und alles dies gegen die geringe Chance, dass aus diesem erbitterten Krieg eine Revolution hervorgeht. Das entsetzt mich. Besonders wegen unserer Bewegung in Deutschland, die niedergeworfen, zermalmt und mit Gewalt vernichtet würde, während der Friede uns fast den sicheren Sieg bringt. Jetzt bringt der Friede plötzlich den sicheren Krieg, den sicheren Sieg, nicht der Krieg. Und er denkt, und das sind dann Gedanken, die er 1895 in seinem politischen Testament äußert, wo er sagt, auf jeden Fall den Krieg vermeiden. Im Frieden wird die Arbeiter, wenn das Kapital akkumuliert, wird immer mehr Arbeiter geben und dann wird der Kapitalismus von innen angegriffen. Natürlich werden dann die herrschenden Klassen zum Staatsreich greifen. Das ist klar, friedlich geht das nicht ab. Aber dann wahrscheinlich zu spät. Dann wird es eine gewaltsame Auseinandersetzung geben. Aber das ist dann so, würde er dann heute sagen, wie es Trotzki dann beschrieben hat 1917, wo plötzlich die russischen Soldaten eben auf dem Nevski-Prospekt dann auch die Waffen umgedreht haben. Das ist der friedliche Weg zur Revolution und nicht der durch das Blutbad. Das ist ein ganz anderer Engels. Das ist dann ein Engels, der sich aus dem Schatten von Karl von Clausewitz löst. Und natürlich beschreibt er hier Dinge, die Marx nicht mehr kannte, nicht? Also das, wenn man so will, wenn man ein bisschen blöde sich ausdrücken wollte, würde man sagen, na ja, was dann Fried und Frieden angeht, ist Marx als der normale Bellizist des 19. Jahrhunderts gestorben, während Engels da nun wirklich jetzt gesehen hat, nein, es geht nicht um die Revolution als Ergebnis eines Blutbads, sondern die Revolution als Ergebnis eines Kampfes gegen den Krieg. Und er macht dann auch Handreichungen. Der Chauvinismus war groß in Deutschland. Deutschland hat fürchterlich hochgerüstet. 1893 gibt es wieder eine neue Militärvorlage. Das frisst sich auch so ein bisschen in der Sozialdemokratie fest. Da gibt es Leute, die sagen, na ja, der Engels hat doch immer gesagt, der Zar ist so schrecklich. Und jetzt haben wir seit 1892 eine Militärkonvention zwischen Frankreich und Russland. Das ist doch bedrohlich. Es geht auch gegen den Zaren. Und jetzt hat die Regierung gesagt, wir müssen hochrüsten. Noch, da gibt es später mal einen Gustav Noske, den gab es da noch nicht in vorderer Reihe. Also da wird so im Denken der Menschen in der Sozialdemokratie schon der 4. August 1914 vorbereitet. Und der Bebel, der auch da was spürt, dass da offensichtlich das patriotische Gift sich ausbreitet, schreibt mal wieder einen Brief an Engels, sagt, Mensch, hilf uns mal, wir brauchen Argumentationshilfe. Denn wie sollen wir, wenn wir jetzt da den Militäretat ablehnen, da brüllen sie wieder alle, wir sind vaterlandslose Gesellen, und dann, wie sollen wir, dann müssen wir Argumente haben. Da schreibt Engels eine Broschüre, kann Europa abrüsten, 1893. Er sagt, Europa muss abrüsten, und Abrüstung bedeutet nicht nur den Frieden, sondern eine Ordnung, in der die Staaten nicht mehr angriffsfähig sind, aber verteidigungsfähig, und zwar durch ein Milizsystem. So wie wir es in Österreich vielleicht noch hatten während des Kalten Kriegs, die Schweiz beruft sich darauf. Jeder Mann hat da seine Knarre im Schrank, auch keine gute Vorstellung. Gibt es auch ziemlich bizarre Vorstellungen, wie der Engel sagt, na ja, da muss der Sportunterricht und der Turnunterricht verstärkt werden, die Schulen, damit die Männer wehrhaft sind. Aber nichts mit großen Kanonen. Abrüsten und verteidigungsfähig sein, nicht angriffsfähig. Das ist eine taktische Sache gewesen in einer Haushaltsordnung, aber fügt sich dann doch auch in Engels Vorstellungen, sagen wir, geschichtsphilosophischen Ordnungen ein. Ein Bruch in der Geschichte der Menschheit ist für ihn ja gewesen die Entstehung des Privateigentums, der Familie und des Staats. Drei Unterdrückungsinstitutionen. Was war vorher? Vorher war eine Ordnung, die nennt er die Barbarei. Und der Barbarei versteht man heute etwas ganz Schlimmes, während für ihn und auch für morgen Barbarei einfach eine Geschichtsperiode gewesen ist, die Urgesellschaft. Und in dieser Urgesellschaft gibt es keine stehenden Heere. Und so ist sein Denken, Selbstverteidigung, Milizsystem, bewaffnet, so wie Polizei vielleicht oder Miliz, etwas, was im Grunde an politische Formen vor dem Staat, vor dem Privateigentum, vor der Familie anknüpft und eine Ordnung des Friedens. Da experimentiert er natürlich noch in seinem Kopf, klar. Aber wir haben in der Zeit ja schon eine bürgerliche Friedensbewegung. Die wird dann immer stärker am Ende des Jahrhunderts. Und Engels hat so, wie er eine Verknüpfung zwischen dem bürgerlichen Feminismus und dem historisch-materialistischen Feminismus versucht hat in den 80er Jahren, hat er eine Brücke gebaut, dann zwischen dem proletarischen, heute würde man sagen, Internationalismus, einer proletarischen Friedenspolitik und der bürgerlichen Friedenspolitik. Allerdings ist das Ganze dann 1914 zu Bruch gegangen. Und ich denke, wir können Engels heute dazu gratulieren, dass er das nicht mehr hat erleben müssen. Jetzt kommt Gerf mit einem hoffentlich etwas harmonischeren Schluss. Ja, ein letzter Punkt. Das soll heißen Mensch-Natur-Verhältnis oder Dialektik der Natur. Ein etwas geheimnisvoller Titel eines unvollendeten Werks von Engels, eines Fragments, an dem er gearbeitet hat, lange, lange Jahre. 1873 bis 83 schreibt er dann vier Konvolute nieder, das sind so ungefähr 250 Druckseiten, unveröffentlicht, das ist sehr unfertig, sagt er. Dann war ja Marx gestorben 1883 und Engels setzt sich an die Herausgabe von Band 2 und Band 3 des Kapitals. Engels stirbt dann 95, der Nachlassverwalter eigentlich Eduard Bernstein, der schaut auch nach, sieht das Manuskript, da steht nur oben drüber Dialektik der Natur, geht auch alles ein bisschen durcheinander, sagt Engels, das ist überholt, veraltet, bisschen laienhaft. Der Engels, der war ja gar kein Naturforscher, legt das weg und veröffentlicht das nicht oder nur in wenigen Fragmenten, bleibt es also 30 Jahre liegen. Dann gibt es einen russischen Marx-Forscher, David Rasanov. Sie kennt das Manuskript und veröffentlicht es dann endlich 1825 auf Deutsch und auf Russisch im Archiv Marxer I. Engelser. Die Kontroversen laufen weiter, eigentlich bis heute. Das Buch von Engels, das Manuskript von Engels hat eigentlich nie eine gute Presse gehabt. Ich habe früher mal in Frankfurt am Main studiert, vor mehr als einem halben Jahrhundert bei den Namen Engels oder bei dem Begriff Dialektik der Natur gab es nur ein allgemeines Aufstöhnen, einen leicht verzerrten Mundwinkel der großen Frankfurter Philosophen. Das sei alles nicht richtig seriös. Eine neue Ehrenrettung hat versucht, kurz vor seinem Tod, Elmar Altvater, der Berliner Ökonom, in seiner Schrift Engels neu entdecken, 2015 erschienen. Meine eigene Meinung zu dem Konvolut von Engels, ich finde es sehr interessant, außerordentlich interessant. Engels entwickelt dort einen neuen dialektischen, vielleicht nicht mechanistischen Naturbegriff und entwickelt ein neues Verständnis der Natur, was uns heute noch weiterhelfen kann. Engels ermöglicht ein vertieftes Nachdenken auch über den Stoffwechsel Mensch-Natur und das Fragmentarische dieses Konvoluts reizt auch, indem es mehr Fragen aufwirft als Antworten vermittelt. Also die Frage, was ist Dialektik der Natur bei Engels? Es ist das Gegenteil der Mechanik der Natur. Das ganze 18. Jahrhundert hat diesen mechanistischen Naturbegriff fortgeführt. Die französischen Materialisten, etwa La Mettrie oder Holbach, Holbach System de la Nature von 1870, das waren alles Studien, die die Natur begriffen haben als eine große Maschinerie. Der Titel von La Mettrie, der hieß ja auch L'homme Machine. Der Mensch ist eine Maschine, arbeitet wie ein Mechanismus und hat eigentlich keine weitere Dynamik. Und die großen Denker des 18. Jahrhunderts über Natur, also etwa Isaac Newton, der große Astronom, der sagt, Sonne, Mond und Sterne, ein ewiges kosmisches System nach unabänderlichen, unveränderlichen Gesetzen der Mechanik, der Gravitation, die er selber dann in mathematische Formeln gefasst hat, entwickelt sich das weiter. Natur ist unveränderbar, unwandelbar. Ähnlich der Botaniker Carl von Linné, der sagt, es gibt viele Arten der Pflanzen, der Tiere auch. Die muss man alle katalogisieren. Die sind unverändert. Vom Beginn der Welt bis zu ihrem Ende sind die in sich stabil. Und Natur kann sich nur im Raum entfalten, aber hat eigentlich keine eigene Geschichte. Dann, so führt Engels interessanterweise aus, gibt es eine große Wende in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, schon bei Kant, 1755, also in einer seiner vorkritischen Schriften, allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Naturgeschichte, also Sonne, Mond und Sterne, Erde, Planeten, Kometen und so weiter haben eine Geschichte. Sie sind entstanden, vielleicht aus Staubwolken, aus Gaswolken. Genaues wusste man nicht. entwickeln sich dann und gehen auch irgendwann einmal unter. Das heißt, auch die Erde hat eine Geschichte, die ist entstanden, entwickelt sich. Alles, was auf der Erde ist, die Berge, die Flüsse, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, haben sich entwickelt, verändern sich, vergehen, sterben. Grundkategorie dieser neuen Naturbetrachtung ist also nicht die Statik, sondern die Dynamik, die Bewegung. Und Engels setzt sich jetzt an das Material der neuen Naturwissenschaften seiner Zeit. Er studiert weit über 100 Bücher der Geologie, der Paläontologie, der Anatomie, der Physiologie, der Klimaforschung. Er studiert die Reiseberichte von Alexander von Humboldt. Er schaut, wie die Zelle entdeckt worden ist als Grundlage aller Entwicklung von Leben. Er studiert die Energetik, darauf hatte ich schon hingewiesen, bei dem Stichwort Manchester. Er diskutiert mit dem Schorlemmer über organische Chemie. Er liest fleißig Goethes Naturphilosophie. Er wird die Schrift Metamorphose der Pflanze, die entwickelt sich auch, die ändert sich. Gibt auch eine erneute Hegel-Lektüre bei Engels. Und so entwickelt er einen neuen Naturbegriff, einen neuen Blick auf die Natur, die nicht länger statisch ist. Natur ist also keine mechanische Apparatur, wie bei Lametrie und so weiter, sondern ist Bewegung. Sie hat Geschichte. Konstitutiv für Natur ist Veränderung, ist Dynamik. Natur, schreibt Engels, ist nicht, sondern sie wird und sie vergeht. Natur ist Wirkung und Wechselwirkung, ist Selbstorganisation, ist Einheit und Zweiheit oder in Hegelscher Terminologie Identität und Unterschied. Natur ist Prozess, Experiment, Umschlagen von Quantitäten in Qualitäten. An bestimmten Knotenpunkten, das ist auch so ein Begriff von Hegel, ändert sich etwas qualitativ, was sich früher nur quantitativ entwickelt hatte. Heute sagen wir dazu etwa in der Klimadiskussion, es gibt Kipppunkte. Das sind diese alten Knotenpunkte. Quantitative Entwicklungen, Steigerung des CO2-Inhalts der Luft, ist nur eine quantitative Bewegung. Aber es gibt dann qualitative Umschläge, so sagen es jedenfalls die heutigen Klimaforscher. Und so sagt es schon Friedrich Engels. Natur ist Ankoppelung und Rückkoppelung, ist Metamorphose, dieser goethische Begriff, ist Stoffwechsel, Widerspruch und Entwicklung. Vor allem ist Natur nicht Linearität. In der Natur geschieht nichts vereinzelt, schreibt Engels. Jedes wirkt aufs andere und umgekehrt. Es existiert allseitige Bewegung und Wechselwirkung. Das wäre dann Dialektik der Natur. Natur kennt keine linearen, sondern nur dialektische und qualitative Prozesse. Und der Prozess der Naturerforschung, der könnte sich nicht reduzieren auf mechanistische Denkmethoden, sondern weil die Natur selber dialektische Strukturen hat, müsste sich mit historisch-dialektischen Methoden dann auch dieser Naturforschung nähern. Das wäre der neue Naturbegriff, den Engels allmählich entwickelt hat, auf Basis dieser neuen naturwissenschaftlichen Forschungen. Ich habe auch vergessen, dass er ein fleißiger Leser von Charles Darwin war. Er hat Darwin früher gelesen als Marx und hat die große Bedeutung dieser Schriften von Darwin erkannt, die genau in sein neues Denkmodell, seinen neuen Blick auf die Natur hineingepasst haben. Welchen Blick wirft jetzt Engels auf den Stoffwechsel Mensch-Natur vor dem Hintergrund dieses neuen Naturbegriffs? Hat er sehr interessante Passagen. Er sagt, im Tier-Mensch-Übergangsfeld, was viele Millionen Jahre wahrscheinlich gedauert hat, haben Tiere die äußere Natur erst einmal benutzt. Die Menschen haben sie aber nach und nach beherrscht und sie sich dienstbar gemacht. Es gibt also wachsende Natureingriffe schon lange vor dem Kapitalismus. Der markiert aber eine völlig neue Stufe der Exploitation der Ressourcen und der Naturvernichtung. Und so finden sich in dieser Schrift, in diesem Fragment, zahlreiche Hinweise auf die Folgen, die unbeabsichtigten Folgen von Holzeinschlägen, von Kohleförderung, Auslaugung von Böden, Vergiftung von Luft. Das hat er auch alles selber gesehen in Manchester, sogar schon vorher im Wuppertal, wo er den schönen Fluss Wupper beschreibt, der auf einmal purpurrot durch das Tal fließt, weil es da ganz viele Färbereien gibt für türkischrot, die den Fluss auf einmal rot gefärbt haben. Und auf einmal liegen 10.000 tote Fische am Ufer dieser kleinen Wupper. Der Kapitalismus kennt keine Stoffkreisläufe. Die Extraktionsindustrie kümmert sich nicht groß um die Folgen. Klima wird erwärmt durch diese ganzen Dampfmaschinen. Wir hatten ja schon gehört, dass ganz Manchester, ganz Lancashire, ein Wald von Schornsteinen hatte, aus denen Dampf und CO2 entstand. Flüsse werden zu Kloaken. Kapitalismus verfolgt, sagt Engels, kurzfristige Ziele, natürlich Profitmaximierung. Er will schnelle Zyklen, der Gewinn soll ja schnell eingefahren werden, wohingegen die Natur eigentlich langsam ist. In Millionen von Jahren wird Kohle akkumuliert in den Senken der Natur. Innerhalb weniger Generationen wird sie gefördert. Und es erfolgen dann intensive Veränderungen, qualitative Veränderungen der Umwelt. Die gewaltsame, eindimensionale, mechanistische, zweckrationale, profitorientierte Eingriffsarbeit des Kapitalismus stößt also auf diese komplexen, langsamen Mechanismen der Natur und zerstört damit auch die Grundlage des menschlichen Lebens. So steht der Mensch als Eroberer und Ausbeuter der Natur nicht außerhalb der natürlichen Prozesse, die auf ihn selber ja auch dann zurückschlagen können, weil er selber Teil von Natur ist. So können wir Dialektik der Natur auch verstehen als die Folge verheerender Fernwirkungen dieser ganzen menschlichen Eingriffe. Natur ist Wechselwirkung und Wirkung, sagt Engels. Verwüstungen sind die Folge. Da stößt er auf einen interessanten Autor, der bisher gar nicht so bekannt war in der ganzen Marx-Engels-Diskussion. Der heißt Karl Fraß, das ist ein bayerischer Botaniker und Landwirt, 1810 bis 1875. Ein Botaniker, der wird dann Professor in Athen. Na, Griechenland ist ja so eine Art von bayerischer Kolonie der Mitte des 19. Jahrhunderts. König Otto von Griechenland stammt aus der Wittelsbacher Adelsklicke. Dieser Fraß schreibt dann ein Buch 1847, was Engels kennt, auch Marx auch kennt, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit. In der Zeit. Klima hat ebenso eine Geschichte wie die Pflanzen, ein Beitrag zur Geschichte beider. Und da beschreibt er die Veränderung der Pflanzenwelt durch auch Einflüsse des Menschen. Er sieht, dass in Griechenland, wo er dann lange gelebt hat, dieser Fraß, eine ganz andere Vegetation herrschte als die alten Griechen, die alten Naturphilosophen, das da beschrieben haben. Griechenland ist eigentlich kahl geworden, keine Bäume mehr. Nur Maxie, Sträucher, nackte Felsen. Fraß liest weitere Literatur über das Schicksal der altorientalischen Reiche. Das Reich von Uruk, von Ur, von Babylon, von Palmyra und so weiter. Also alte Herrschaftssysteme. eine glänzende Macht- und Prachtentfaltung in dem Altertum. Und heute sieht man eigentlich nur einige Ruinen, Wüstensand, Steppe, kein Wasser, kein Wald. Fragt, woher kommt das? Was sieht das denn als Folge der Eingriffe der Menschen in die Natur? Das Abholzen der Wälder, Klimaerwärmung durch das Abholzen der Wälder, Bodenerosion, Bodenausbeutung, die dauernden Kriege als ein wesentlicher Faktor der Naturzerstörung, die Überweidung. Das sei alles eine Folge dieser frühen Zivilisationen und ihrer destruktiven Natureinwirkung. Diese englischen Texte sind vor 150 Jahren geschrieben. Seither hat die kapitalistische Naturausbeutung sich eher noch intensiviert und beschleunigt. Denken wir an den Übergang von Kohle zu Öl. Völlig neue Produktivkräfte auf der Basis von neuen Extraktionsmechanismen. Trotz aller Warnungen, die inzwischen auch schon ein halbes Jahrhundert alt sind, denken wir Club of Rome, 1972, Grenzen des Wachstums. Trotz aller Warnungen ist das ja noch eher intensiviert worden, diese Naturzerstörung, auch durch diese ganzen neoliberalen Wenden der 80er, 90er Jahre. Gesteigerte Renditen sollen her, noch stärkere Effizienz, Wachstumsorientierung, Deregulierung und so weiter. Eine große Beschleunigung auch der Naturzerstörung. Das reicht eigentlich bis in die heutige Zeit. Vor einigen Tagen hat der Generalsekretär der UNO, Guterres, gesagt, wir dürfen nicht weiter den Krieg gegen die Natur führen. Der sei weltweit eine der größten Bedrohungen angesichts der Klimakrise, des Artensterbens und der allgemeinen Vernichtungsstrategie gegenüber den Lebensgrundlagen des Planeten. Naja, das ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Amazonien oder in Indonesien sehen. Kampf und Krieg gegen die Natur. Ich wohne in Marburg. Blicke an den Ostkreis Marburg, sehe, dass ein großer Wald, der Dannenröder Wald, etwa 30 Kilometer östlich von Marburg, ein alter Buchenwald, jetzt in unseren Tagen abgeholzt worden ist. Es war ein großes Wasserreservoir unter massivem Polizeieinsatz. Zeitweilig waren das mehr als 2000 Polizisten. Wurde dort dieser Wald gerodet, das heißt, er wurde vernichtet. Hier ist ein Artikel unserer Zeitung, Oberhessische Presse, ein kleiner Bild, wie das so ausgesehen hat. Polizisten in Uniform im Kampf gegen die Natur und vor allem die Naturschützer, meistens Jugendliche, Männer und Frauen, die sich dann an die Bäume angekettet hatten und dort weggezerrt wurden, wobei es auch einige Schwerverletzte gegeben hat. Unterstützt wurde das Ganze von maßgeblichen Stellen im Landkreis, im Land Hessen, im Bund und von allen sie tragenden Parteien. Also ein weiterer Sieg über die Natur und die Menschen, die sie schützen wollten. Was sagt Engels zu den Siegen über die Natur? Jetzt hole ich das Buch. Das ist Marx Engels Werke, Band 20, wo Engels schreibt, ich habe nur vergessen zu sagen, wofür der Wald gerodet wurde, für eine Autobahn. Bekanntlich hat Deutschland zu wenig Autobahnen, A49, die dann die rollenden Lawinen tragen soll. Engels schreibt, schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder Sieg hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andere, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten nicht, dass sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Wasser und Behälter der Feuchtigkeit entzogen. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht, sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehen. An dieser Stelle ist ein Zitat, das verweist wieder auf diesen Fraß, diesen Autor Karl Fraß, von dem Engels viel gelernt hat. Mein letzter Satz. Engels begibt sich also auch in dieser unveröffentlichten Schrift Dialektik der Natur auf die Suche nach einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen und ohne Ausbeutung und Unterdrückung der Natur. Die Menschen, sagt Engels, haben keine Zukunft, wenn sie nicht ein neues Naturverständnis entwickeln, das, so meinte er, nur jenseits der Limitierung des Kapitalismus möglich wäre. Hiermit höre ich erst einmal auf. Dankeschön. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.